Die Exekutionsmarschgruppe der jugendlichen Studenten und Schüler des ganzen Landes, die die revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebirge Paektu besichtigt, stieg am 19. Juni auf den Heiligen Berg der Revolution Paektu. Die Angehörigen der Marschgruppe, die am 9. Juni von Haesan starteten, legten während des Marsches an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung in der revolutionären Kampfgedenkstätte Pochonbo und am Großmonument Samjion und dem Siegesdenkmal der Schlacht im Mosan-Gebiet die Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Auf einer Veranstaltung auf dem Gipfel von Paektu legten die jugendlichen Studenten und Schüler aus allen Landesteilen einen Eid dazu ab, unter Führung von Marschall Kim Jong-un den Marschweg von Paektu treu fortzusetzen. Sie besichtigten das Paektu-San-Kraftwerk der heroischen Jugend Nummer 1, führten ein Seminar über die Memoiren der antijapanischen Partisanen und eine Marsch-Chorgesang-Veranstaltung mit revolutionären Liedern durch und kümmerten sich um das Leben der Kriegsveteranen, Armeedienstgeschädigten und Familien der Angehörigen der Volksarmee. Unter der hoch erhobenen roten Fahne beschleunigten sie ihren Marsch zum Geburtshaus von Genossen Kim Jong-il im Geheimlager Paektu-San.